بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, machen wir weiter mit der fünften Frage von 200 Fragen und Antworten zu Aqida von dem Autor Sheikh Al-Hafidh Al-Hakimi Al-Hakimi. Na'am, die fünfte Frage ist: Wann gilt eine Tat als Ibadah hier? Wann gilt eine Tat als Ibadah? Und der Sheikh sagt hier: Eine Tat ist eine Ibadah, und wir haben Ibadah zuvor erklärt, wenn sie zwei Bedingungen erfüllt. Erstens die vollkommene Liebe zu Allah, zweitens mit der vollkommenen Unterwerfung zu Allah natürlich. Und Allah, und er bringt dazu zwei Verse. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Die aber, die glauben, oder diejenigen, die glauben, lieben Allah noch mehr als alles andere. Surat al-Baqarah, Vers 165. Und dann bringt er den Vers in Surat al-Mu'minin, Vers 57. Wahrlich jene, die sich aus Furcht vor ihrem Herrn Sorge tragen. Und dann sagt er weiter, Allah hat in den folgenden Ayah, in der folgenden Ayah, die beiden Dinge erwähnt. Sie pflegten miteinander in guten Taten zu wetteifern. Sie riefen uns in Hoffnung und in Furcht an und waren demütig vor uns. Das in Surat al-Anbiya, Vers 90. Darüber könnte man sich streiten, wann gilt eine Ibadah als Ibadah. Die meisten Gelehrten würden wahrscheinlich die Bedingungen oder die zwei Bedingungen, die ich vorher genannt habe, als Ibadah nennen. Was der Sheikh aber in der Frage Nummer 8 nochmal bringt, wenn es soweit ist, werden wir nochmal drauf eingehen. Und zwar, eine Ibadah gilt als Ibadah eigentlich, und das ist bei den Jumhur, bei der Mehrheit der Gelehrten, dass wenn sie erstens aufrichtig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht wurde, und zweitens in der Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgetragen hat. Also erstens Al-Ikhlas und zweitens Al-Ittiba', also die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit in der Tat, und zweitens das Folgen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was der Sheikh hier anspricht, ist aber genauso unumgänglich für die Ibadah, allgemein für alle Taten. Der Muslim sollte sich immer zwischen zwei Dingen befinden, zwischen Hoffnung und Furcht. Und das ist das, was es hier geht. Dass ich eine Tat aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala tue oder eine Tat tue aus Furcht. Und am besten ist es dazwischen etwas. Das heißt, ich tue diese Tat für Allah subhanahu wa ta'ala, damit er mich ins Paradies lässt, und ich tue sie für Allah subhanahu wa ta'ala, damit er mich vor dem Feuer bewahrt. Und das ist dieses Wetteifern miteinander, und sie riefen uns in Hoffnung, also hoffend auf das Paradies, und in Furcht an, ja, das ist Furcht vor dem Feuer, Furcht bestraft zu werden. Und das ist die Art und Weise, wie man Ibadah macht eigentlich. Das wäre hier eine bessere eine Überschrift, wie man eine Ibadah macht. Wallahu alam, das ist jetzt meine persönliche Ansicht darüber, wie man eine Ibadah macht. Das ist erstens mit Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und zweitens mit Furcht. Und die Gelehrten sagen das sehr schön, beschreiben das sehr schön, indem sie sagen, das ist wie zwei Flügel von einem Vogel. Der eine ist die Liebe zu Allah, der andere ist die Furcht zu Allah. Und wenn nur eine weniger ist, wenn sie also nicht gleichmäßig sind, wenn sie nicht gleich miteinander schwingen, was passiert mit einem Vogel, wenn er einen Flügel weiter unten hat als den anderen? Genau, er stützt ab, er verliert den Weg, er kommt außer Kontrolle. Und das ist das, was es hier eigentlich geht, dass die Ibadah mit Liebe und mit Furcht gemacht wird. Liebe zu Allah, weil man Allah subhanahu wa ta'ala liebt, weil man hofft, das Paradies zu bekommen, und Furcht, dass die Tat nicht angenommen wird, dass irgendetwas falsch ist, aber trotzdem gleichzeitig eben nicht verzweifelt an der Barmherzigkeit Allahs, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا تقنطوا من رحمة الله, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Na'am. Das ist die zur Frage 5. Ja, und wie gesagt, ich hätte hier eine andere Überschrift gewählt, gesagt, wie macht man eine Ibadah, oder ja, so in der Art wäre das passender gewesen, Allahu alam, weil, wie gesagt, er bringt das später in 8 unter Bedingungen der Ibadah. Wir werden das inshallah ta'ala dann durchnehmen. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.